Lieder und wir kannten uns vom Westen. An der Ostfront trafen wir uns wieder und mit uns die Allerbesten. Denn wir sind zwei Grenzartige und wir schlugen viele heiße Schlachten mit in allen großen Kriegen. Denn wir sind zwei Grenzartige und marschieren stets den gleichen Schritten mit voran zu neuen Zielen. Über erst das Ringen reichen wir zum Abschied uns die Hände, wollen wir's noch einmal singen. Denn wir sind zwei Grenadiere und wir schlugen viele heiße Schlachten mit in allen großen Kriegen. Denn wir sind zwei Grenadiere und marschieren stets